Müssen ihm seine Kritiker deswegen alle Eskapaden verzeihen, die ihm viele ja übel genommen haben, wie zum Beispiel das Baby aus dem Athlon-Fenster zu halten und andere Dinge? Nun ja, ich glaube, dass in China fällt ein Sack Reis um. Das ist so ein bisschen egal, auch was wir Kritiker, ob wir ihm Kritiker was verzeihen oder nicht. Ich glaube, wichtiger ist, das zu verstehen, was Michael Jackson wie er getickt hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Ob wir das jetzt gut finden oder schlecht finden, er ist jetzt eh gestorben. Ich glaube, das ist auch nicht weiter wichtig. Ich glaube, verstehen ist immer besser als urteilen. Wir können ja nochmal in die Geschichte gehen. Vor 30 Jahren, als Off the Wall, dieses erste wirklich große Michael Jackson, auf den Markt kam, da hatte er ja schon 5 Soloalben gemacht, immer so parallel zu den Jackson 5. Und dann kam Quincy Jones, der Produzent, und machte dieses Album riesig. Nie zuvor hatte ein schwarzer Künstler mehr Platten verkauft. Michael Jackson war damals, das vergisst man ja immer wieder, gerade einmal 21 Jahre alt. Ja. Was macht das mit einem? Ja, das ist tatsächlich genau die Frage. Ne? Andere wären zu dem Zeitpunkt abgestürzt, er steigt erst richtig auf. Wobei, was ich wirklich interessant finde, ist jetzt, wo ich heute auch den ganzen Tag natürlich darüber nachdenke, was ich interessant finde an diesen beiden Alben, Off the Wall und später dann Thriller, ist ja, da ist ein Künstler, der das große Versprechen des amerikanischen schwarzen Pop einlöst, nämlich den Weg in die Mitte der Gesellschaft zu ebnen. Das ist ja seit den 60ern ist das ja so, dass sozusagen Pop eine Möglichkeit ist, für Afroamerikaner Amerikaner zu werden. Und Michael Jackson ist der sozusagen diesen Unterschied zwischen weißem und schwarzem Pop einebnet. Auf einmal ist es mit Off the Wall fängt das an, mit Thriller führt er das zum Höhepunkt. Auf einmal ist das nicht mehr wichtig, was für eine Hautfarbe man hat. Zum ersten Mal, er ist der Erste. Für Prince gilt Ähnliches, aber Michael Jackson ist der wirklich das als Erster so auf die Spitze führt. Und dann passiert aber etwas, auf das er keinen Einfluss hat und auf das er auch nicht reagieren kann, nämlich Hip-Hop entsteht. Und Hip-Hop entwirft ja eine ganz andere Welt als die Welt von Michael Jackson. Hip-Hop entwirft ja eine Welt, wo Schwarzsein auf einmal wieder etwas ist, was zählt. Wo Schwarzsein auch mit der Straße verbunden ist, mit Realität verbunden ist. Das ist ja überhaupt nicht das. Wenn man sich die Videos von Michael Jackson anguckt, diese Ghetto-Straßen, durch die er da tanzt, die sind ja vollkommen artifiziell. Das hat ja mit Realität gar nichts zu tun. Das sind ja immer Bühnensettings, in denen er sich da bewegt. Und er hat nie ein Mittel gefunden, mit dieser künstlerischen Herausforderung umzugehen, wie niemand aus seiner Generation. Er hat nie das einholen können, was Hip-Hop da vorgelegt hat. Das ist, glaube ich, der Kern von der künstlerischen Krise, von der er sich nicht erholen konnte. Zum Tod von Michael Jackson. Tobias Rapp, Musikredakteur beim Spiegel und Autor des Buches Lost in Sound, Berlin Techno und der Easy Jet Set. Herr Rapp, besten Dank. Gerne.